Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O Cubo vai começar. Thank you. Stress. 10, aber nichts gegen die 70er und 80er. Am Morgen brauche ich Action. Satisfaction von den Stones und danach Lady Gaga. Servus, ich bin der Charlie. Und für mich gibt's bloß einen Kick. Thank you. O Cubo, domingo para segunda, 0 horas.